Hallo und herzlich willkommen zum 168. Concast Themenpodcast, in dem wir über den 14. Band von Jaiba reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, schönen guten Tag zusammen. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo alle zusammen. Freut mich, dass ich auch heute wieder dabei sein darf. Der 14. Band von Jaiba erschien in Japan am 18. November 1991 und in der Neuauflage am 18. November 2004 und ist jetzt seit dem 9. Juli 2024 in Deutschland erhältlich. Wenn wir uns erstmal das Cover ansehen, dann sehen wir dort Jaiba in einer eher nachdenklichen Pose, den Kopf in die Hand gestützt, schaut er nach oben. Vom Artstyle her sehen wir auch wieder, das ist wieder deutlich näher an Detektiv Conan dran. Das heißt, da ist die Ursprung Jaiba und Sayaka, die Schneemänner bauen. Wahrscheinlich, die Jaiba-Bände sind ja bisher immer eher nicht so inhaltlich bezogen auf den Band gewesen, sondern eher auf das, was passiert ist. Und hier ist es wahrscheinlich einfach wegen November-Release, Winterzeit. Ganz nett, dass man es ausgetauscht hat, nur das Neue ist jetzt auch nicht wirklich passiger ist und so nachdenklich ist Jaiba nicht. Also es ist eine schöne Zeichnung, passen beide, ja, naja. Ich finde das Cover an sich ganz nett, ganz schön. Ich fand zum Beispiel das von Band 13, ja, es war Jaiba-typischer, aber irgendwie mag ich das, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. So wie es jetzt hier bei dem Cover von Band 14 der Fall ist. Deshalb war das mal eine ganz angenehme Abwechslung. Ja, also ich finde, das jetzige Motiv passt halt auch besser, weil ja, so ein Schneemann-Motiv, ja, sucht man im Band vergeblich. Es schneit auch nicht, Spoiler. Und ja, so ein bisschen habe ich versucht, den Sinn zu sehen in dem nachdenklichen Jaiba. Hatte ich überlegt, ja, vielleicht hängt es mit den Kämpfen zusammen, die so auf uns zukommen, weil Jaiba ja nicht einfach nur pur draufhauen kann, sondern er muss sich halt bei jedem Gegner überlegen, wie kann ich den vielleicht überlisten, und dass das vielleicht da so ein bisschen drauf anspielt, dass er in jedem Kampf überlegen muss, was mache ich jetzt am besten, um hier siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. Wenn wir auf den Buchrücken sehen, sehen wir auch wieder Jaiba 14, den nachdenklichen Jaiba, Gosho Aoyama, Egmont Manga. Hinten alles wie immer in Rot gehalten, Action. Wenn wir den Band vorne aufblättern, sehen wir als erstes alternative Cover mit Jaiba Band 14 und Jaiba ist zuerst als Schildkröte vor dem Hasen ans Ziel gekommen. Wir kennen ja alle bestimmt die alte Fabel und so weiter. Und ich gehe jetzt erstmal den Inhalt kurz durch und fasse ihn zusammen und danach gehen wir inhaltlich auf die einzelnen Abschnitte ein. Grob kann man diesen Band so in 3,5 Abschnitte einteilen. Der erste ist das erste Konflikt mit Mangetsu aus dem letzten Band. Und dann haben wir ein kleines bisschen zweigeteilt, größtenteils den Konflikt des Bandes. Erst in 11 Kapiteln geht es um die Operation mit dem U-Boot am Ende. Und Jaiba tritt natürlich siegreich daraus hervor und danach. Aber die anderen Hasen haben auch schon einen Plan, wie sie mit Tsukikage macht, darüber hin auch eine Anspielung auf die wahre Gestalt von Kaguya, denn die anderen Hasen fragen sich natürlich eigentlich auch mal, warum sieht die Prinzessin eigentlich nicht aus wie wir? Unterdessen haben unsere Helden einen Plan ausgeheckt, zusammen mit dem Spinnenmann. Sie wollen mit einem U-Boot hingehen zum Mutterschiff von Kaguya und die ganzen Frauen retten, die Kaguya entführt hat, damit sie keine Essenz mehr hat und dann stirbt, verrottet und dann quasi besiegt ist. Zuerst ist es nur ein läppisches Holz-U-Boot, keine Ahnung, was das jemals werden sollte vom Spinnenmann, aber Professor Eisenstab, er kommt dazu. Ich glaube, im letzten Cast haben wir uns auch gefragt, wo ist der eigentlich abgeblieben? Ja, da ist er, er lebt noch, ohne Erklärung. Ja, so, das bringt so leicht bei sich nicht ins Gras und der baut ein schickes Metall-U-Boot für die Mission und während sie alle weg sind, will er heimlich Unimaru wiederbeleben. Hihihi. Ja, es geht dann auf zur großen Mission. Jaiba spielt Lockvogel, weil einfach da ankommen und reingehen, das ist natürlich Quatsch. Irgendwer muss natürlich auch die Streitkräfte von Kaguya ablenken. Diese Rolle übernimmt natürlich Yaiba, er ist der Stärkste. Kaguya selbst kommt aber nicht hervor, stattdessen übernehmen das Tsukikage und zwei Hasengeneräle, die sich dann auf dem Meer einen Kampf mit Yaiba liefern. Die beiden Hasengeneräle machen wieder Symbiose und verwandelt sich in einen Hai und in einen Kraken und Tsukikage ist dann an der Wasseroberfläche und macht Yaiba fertig, immer wenn er auftauchen muss. Doch Tsukikage ist schlau und er erkennt den Plan und kehrt zurück zur Insel, wo er das U-Boot zerstört. Und dann ist es quasi so ein bisschen parallele Action für ein paar Kapitel. Yaiba kämpft da gegen Kraken und Hai, während die anderen in Kaguyas Schloss da die Frauen befreien, undercover und irgendwie fliehen müssen. Es kommt dann auch zum großen Konflikt zwischen Kaguya und Yaiba, der recht gerade noch rechtzeitig zurückkehrt, um seine Freunde dazu vorzubewahren, vernichtet zu werden. Sie fliehen dann mit einem der Raumschiffe und den ganzen Frauen von Kaguya. Doch leider bleibt Jubei zurück, der dann prompt von einem anderen General symbiotisiert wird und dann zu der Gruppe zurückkehrt ins Haus der Familie Mine, um da Unheil zu stiften, weil sie ihn ja denken, ach, das ist ja Jubei, toll, dass du wieder da bist. Und sind das Hasen unter einem großen Hut? Nein, nein. Tja, so gelingt es dann, dem falschen Jubei Sayaka zu entführen, weil dann Kaguya es jetzt persönlich nimmt und jetzt die Freundin vom Drachengott höchstpersönlich aussaugen will, um ihn zur Verzweiflung zu bringen. Doch als Kaguya das machen will, ist es plötzlich ein ganz merkwürdiges Gefühl und es erwacht ein bisschen ihre wahre Gestalt wieder, denn es stellt sich raus, in den letzten beiden Kapiteln, Sayaka ist die nach 1000 Jahren erschienene Reinkarnation der Drachenjungfrau, der damaligen, ja, Gefährtin des Drachengottes. Und ihre Essenz ist der Schlüssel dafür, um Kaguyas wahre Form wieder zu erlangen, denn Kaguya ist eigentlich auch eine Symbiose, aus der sie sich nicht befreien kann, weil ihre Ohren damals abgeschnitten wurden, ihre Hasenohren vom Drachengott. Und jetzt, um ihre wahre Gestalt wieder zu erlangen, muss sie Sayaka aussaugen, denn Sayaka ist auch gleichzeitig, wie wir herausfinden, die Nachfahrin von Utohime aus dem legendären Märchen. Also die Familie Mine ist aus dem Stammbaum von Taro Urashima und Utohime und so weiter. Es ist ja ist ein legendäres japanisches Märchen. Und Kaguya holt jetzt ihren nächsten General quasi ran. Ihre ehemalige rechte Hand, der eine Rebellion angezettelt hat und im Gefängnis saß, Gecko. Und der stürzt sich ins Getümmel und greift direkt das Dojo der Familie Mine an, was unser Cliffhanger ist für diesen Band. Uiuiui, da ist ja einiges passiert, aber gehen wir das Ganze doch erstmal von vorne an. Ja, wir hatten uns ja schon im letzten Band ein bisschen darüber geäußert, dass Mangetsu schon ein bisschen zu lange geblieben ist. Jetzt wurde er hier in einem Kapitel schnell abgehandelt, in dem Minimum der Zeit. Fast immer noch ein bisschen zu viel, aber naja, gibt es noch irgendwas zu Mangetsu und dem Kampf zu sagen? Ist ganz nett, dass er weg vom Fenster ist. Ja, also, ja, im Prinzip, ja, also der Kampf hat sich wirklich auch jetzt hier am Anfang nochmal ziemlich hingezogen, bis Yelba dann die rettende Idee hatte, um ihn, ja, zum Mond zu schießen. Und ja, das war dann so ganz nett, hat mir dann auch gefallen, wie Kaguya ja das Ganze beobachtet hat und dann eben direkt mitgesehen hat, wie, ja, ihr Lakai versagt hat und sie da nicht glücklich drüber war. Genau, und dann geht es ziemlich schnell weiter. Wir haben einen neuen Plan vom Spinnenmann ausgeheckt. Das ganze Sache mit dem U-Boot, Professor Eisenstab kehrt zurück. Und dann geht's an das große Kampfoperation Lockvogel mit Hai und Kraken. Der Unterwasserkampf mit Jaiba, fand ich, hat sich auch fast wieder ein bisschen gezogen. Also war vielleicht auch so ein Kapitel mehr, als hätte sein müssen, aber parallel dazu haben wir ja die ganze Sache mit der Undercover-Mission da in der Basis gehabt, was jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste war. Sind da eigentlich größtenteils durchgegangen, war eher Comedy-mäßig, wie sie sich da verkleiden und so weiter. Und dann mit den riesigen 120 Frauen, die sich da alles so an die Wand drücken und dann diese ewige Reihe, die man da hat. Aber auch wenn das Pacing da nicht ganz optimal war, war es trotzdem ganz spaßig, fand ich. Fand ich diesmal auch. Ich hatte das bei Band 14 jetzt zum ersten Mal mit meinem persönlichen Pacing ein bisschen anders gehandhabt. Sonst war es ja in der Regel so, dass ich ein oder zwei Kapitel am Stück gelesen habe pro Tag. Diesmal habe ich den Band einfach an einem Stück von vorne bis hinten durchgelesen und habe gedacht, schau mal, wie die Story so auf dich wirkt. So insgesamt vom Pacing, vom Unterhaltungswert, mit allem drum und dran. Und ja, da kam dann bei mir so der Eindruck auf, der Unterwasserkampf ist von der Länge her in Ordnung. Sicherlich hätte er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gekürzt werden können. Dafür setzt Gosho Aoyama aber auch immer wieder so ein paar kleine Comedy-Momente. Alleine schon, ne, Lasse, du hattest es angesprochen, mit der Verkleidung, die halt einfach komplett offensichtlich für den Leser ist. Es ist sofort erkennbar, wer in den Kostümen steckt. Aber natürlich, die Schergen von Kaguya sind ein bisschen blöd und erkennen da so irgendwie überhaupt gar nichts von. Das fand ich ganz nett, so zwischendrin, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und auch so die Rückkehr von Professor Eisenstab, mit der ich nicht gerechnet hatte, war für mich dann doch, ja, verwundernswerterweise erfrischend, weil dieser Charakter ist an sich jetzt einer, den ich genauso wenig vermisse wie Mangetsu. Und trotzdem war das irgendwie ganz nice, dass er wieder da war und ja, dann aus Eigeninteresse, einfach nur um Profit aus der ganzen Sache zu schlagen, dann meint, ja, ja doch, also Onimaru, den holen wir wieder zurück und das funktioniert schon alles. Alleine so diese Zusammenarbeit, die hier entsteht. Ja? Auf der einen Seite die Gruppe um Yaiba, auf der anderen Seite Spinnenmann und die ganzen anderen Schergen von Onimaru und dann nochmal so ein bisschen extra gelagert Professor Eisenstab, die alle total unterschiedliche Interessen haben und bis auf Yaiba komplett aus Eigennutz handeln, aber trotzdem an einem Strang ziehen, weil das Ziel ist, naja, wir müssen erstmal irgendwie Onimaru wieder von seiner steinernen Fessel befreien. Das finde ich ist so eine ganz schöne Story, die hier sich entsponnen hat, also quasi alles für Onimaru und gegen Kaguya und naja, sobald Onimaru da ist, muss ja quasi auch wieder was gemacht werden, weil dann ist ja wieder der Konflikt zwischen Yaiba und ihm da. Insofern geht es jetzt erstmal darum, das größere Übel Kaguya zu vernichten und ich denke mal, danach werden wir dann wieder die Keilerei zwischen Yaiba und Onimaru verfolgen dürfen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass der Professor wieder da ist, weil mir ja sein Verschwinden eben einfach zu schnell und zu mysteriös war. Dafür hatte er vorher eine zu wichtige Rolle. Er hat ja das gesamte Schloss mit seinen Erfindungen ausgestattet und es eben in diese fliegende Festung verwandelt. Und ja, dann kam ja die ganze Story. Wir haben es in den Bänden davor ja ausreichend besprochen. Und plötzlich war er weg. Also so komplett ohne. Die gesamten Schergen Unimarus ziehen im Mine-Dojo ein, weil sie obdachlos wurden. Ja, und der Professor war ja nicht dabei. Also vielleicht war der dabei, irgendwo im Hintergrund wurde nicht gezeichnet, um jetzt wieder aufzutauchen. Aber ja, das hatte mich, wie gesagt, so verwundert. Und ja, auch wie gesagt, dass er für mich immer noch so ein mysteriöser Charakter ist. Jetzt hat man ja wieder so ein bisschen mehr von ihm gesehen, was er denn will. Aber ob er wirklich einfach nur aufs Geld aus ist, weiß ich halt nicht. Also vielleicht hat er ja noch irgendwas anderes, dunkles, geheimnismäßiges. Aber das weiß ich selber noch nicht. Also ja. Und ansonsten fand ich es halt auch ja sehr gut, dass sie sich jetzt dann hier halt zusammentun, um ja mit dem U-Boot sozusagen den Plan da aushacken, um ja im Prinzip Kaguya die Lebensenergie sozusagen den Nachschub zu entziehen, um sie so platt zu machen, finde ich, ist eine sehr gute Idee. Und ja, Kaguya ist natürlich immer noch sehr brutal und erbarmungslos, wie sie da den Mangetsu dann einfach umbringt, weil er versagt hat. Das ist so typisch, das richtige Böse. Schwächlinge können ich nicht gebrauchen, die sind dann tot. Und ja, dann kommen diese anderen drei da in Aktion und ja, gut, dann ist ja dieser Unterwasserkampf mit dem Kraken und dem dem Hai so, wo ich so den Eindruck hatte, also Jaiba hat da echt seine Probleme gehabt, bis er da dann das rettende, ja, Tüpfelchen aus dem I sozusagen hatte, weil er ja immer wieder ins Wasser geschoben wurde und ja, natürlich nicht unter Wasser atmen kann und dann war das natürlich ziemlich schwierig. Und auf der anderen Seite dann der, ja, Obergeneralhase da, der dann halt den Plan durchschaut hat und dann dahin geht und ja, dann war das so ein, ja, denke ich, war eine gelungene Abwechslung, das beides so zu verfolgen. Der Kampf im Wasser hatte mehr Screentime, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können und da vielleicht was abziehen, das vielleicht ein bisschen mehr in die geheime Infiltrationsmission stecken können. Aber ja, so im Allen, denke ich, war es eine gesunde Mischung. Der Witz wurde auch immer mal wieder eingeschoben. Und ja, Jens hat ja schon gesagt, also im Prinzip die Verkleidungen waren total offensichtlich. Aber ja, das muss man sich dann als Leser im Prinzip da rausdenken sozusagen. Und ja, das war dann auch sehr interessant, quasi auch den ersten Mystery-Part sozusagen zu kriegen, als Kaguyas wahre Gestalt angesprochen wurde, wo ich so dachte, hey, was ist sie denn jetzt noch? Also, weil sie ist ja schon, ne, mächtig und groß und schön und alles und deswegen habe ich gedacht, wer ist sie denn jetzt in Wirklichkeit? Also, das, ja, ist noch sehr spannend geworden. Da kommen wir auch gerne am Ende noch zu, wenn das Geheimnis dann endlich gelüftet wird. Ja, Professor Eisenstab, wie du das erwähnt hattest, der war vorher nicht dabei. Der Spinnenmann ist ja hier auch quasi überrascht, ihn zu sehen. Also, der war da wahrscheinlich nicht dabei. Keine Ahnung, ob das von Anfang an irgendwie so geplant war. Ja, den zeigen wir da am Anfang nicht und lassen ihn dann später auftauchen. Oder ob es einfach nur so war. Haben wir eigentlich gesagt, was mit dem Professor ist? Nee, ja, okay, dann ist er jetzt. Gut, dann ist er jetzt wieder da, ne? Passt schon, wie das gemacht wurde. Muss man, also ich meine, Jaiba ist natürlich jetzt nicht hier immer Comedy-Action. Da muss nicht jeder Plot komplett Sinn ergeben. Aber man muss schon sagen, dieser Plan von unserer Heldengruppe ist jetzt eigentlich auch nicht gerade der schlauste, weil, okay, man holt diese 120 Mädchen da raus, aber bisher hat Kaguya das ja so gemacht, dass sie ihre Schiffe da in alle möglichen Städte geschickt hat und da ihre Schergen halt Mädchen sammeln lassen. Das heißt, wenn man diese 120 Mädchen befreit, dann kann Kaguya innerhalb von 24 Stunden wieder ihre Schiffe aussenden und neue Mädchen holen. Also Jaibas Gruppe macht dann ja nichts, um irgendwie in den Städten zu patrouillieren, um das zu verhindern und können sie wahrscheinlich auch nicht ganz Japan abdecken. Also wie sinnvoll das jetzt alles war, dieser Plan, den der Spinnenmann ihnen da aufgeschwatzt hat, ja, eigentlich nicht so wirklich, weil wir sehen das ja auch hinterher dann mit Sayaka und den anderen, da werden ja auch noch andere Mädchen entführt, also da kommen ja einfach wieder Nachschub, also irgendwie war dieser Plan jetzt nicht so super durchdacht, aber ja, ich glaube, das gehört bei so einer Action-Comedy-Serie auch manchmal einfach dazu. Ja, das ist ja quasi so der große Vorteil, den Comedy hat. Als Mangaka brauchst du nicht unbedingt immer schlüssige Erklärungen und eine konsequente Logik, ne? Ja, genau. Da kann man auch zum Beispiel sagen, was denn, ach, diese Cyborgs da irgendwie, ja, warten wir nochmal 3 Jahre. Irgendwie, ach, kein Problem. genau. Dann quasi zum zweiten Teil des Kampfes, wo sich alles, wo dann der Hase Jubei angreift, quasi, und dann mit Musashis Einfallsreichtum besiegt wird. Da muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, dass wir hier nicht einfach den Standardkampf besiegen haben, wie das hier versucht wird, sondern dass da eben mit ein bisschen Klugheit und eben auch den bereits etablierten Eigenschaften der Charaktere gearbeitet wird und auch in der Mitte ein toller emotionaler Moment, der sehr gut gemacht war, wo Jubei dann quasi kurz das Bewusstsein so zurückerlangt und an den Angriff hindert und sagt so, ja, aber jetzt, solange ich noch kann, töte mich schnell und damit auch den Gegner, so mach es, ich opfere mich. Und Jaiba dann halt sagt, nein, ich töte keinen Freund. Und so, bevor dann Musashis Einfallsreichtum den Kampf löst. Da muss ich sagen, gerade mit diesem emotionalen Moment, das fand ich sehr stark. Und dann auch eben die clevere Lösung, wie man mit dieser Situation umgeht, ohne dass man Jubei stark verletzen muss, hat mir auch sehr gut gefallen, diese unkonventionelle Art, den Kampf aufzulösen. Das ging mir ganz genauso. Also am meisten im Gedächtnis geblieben ist mir hier wirklich so diese Szene, wie soll ich das formulieren? Innere Konflikt einmal zwischen dann diesem Hasengeneral und zwischen dem eigentlichen Wolf, der Jubei innewohnt, wenn er Alkohol trinkt. Ich muss wirklich sagen, ich fand die Gesichtsausdrücke, die waren einfach klasse. Hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Und gerade so dieses Unkonventionelle und Unverbrauchte, um mal einen Konflikt zu lösen, ohne da jetzt großartig direkt mit der Brechstange um die Ecke zu kommen, ne, wie bei Mangetsu, ihn direkt auf den Mond zu schießen, am besten noch mit einer riesigen Feuerkugel. Das fand ich schon ganz clever. Ja, ich hatte jetzt eben gesagt, beim Gag-Manga ist so der Vorteil, du brauchst als Mangaka nicht immer irgendwelche logischen Schlussfolgerungen und Erklärungen und kannst halt auch mal sowas hier bringen. Also Sachen, die an sich ein totaler Gaga-Quatsch sind, die aber einfach auf dem Papier richtig gut zur Geltung kommen. Und ich denke, das ist hier in der Szene gut gelungen. Ja, ich fand diesen zweiten Teil auch wirklich sehr gelungen. Allein schon am Anfang, als der Hase eben die Symbiosefähigkeit einsetzt, hat mich in dem Sinne beeindruckt, dass quasi bis auf die Hasenohren der Originalcharakter komplett erhalten bleibt. Bisher war es ja immer so, die haben sich verbunden und dann hatte man so eine ja, Halbmischung aus Gastank und Hase oder Kraken und Hase und hier war es ja wirklich so, er sah ja bis auf die Ohren, die ja super durch den Hut verdeckt wurden, dann sah er ja wirklich komplett so aus, ohne Hasenzähne, Krallen oder sonst irgendwas Tierartiges und deswegen konnte er sich ja da auch so perfekt einschleichen und das machen und ja, dann hat das ja im Prinzip soweit auch ganz gut geklappt, dass er da zumindest Sayaka dann halt weglockt. Und ja, der Tiger hat es natürlich gerochen, weil Tiere reagieren da ja anders, aber hat dann auch nie so ganz funktioniert, wie er darauf aufmerksam machen wollte. Naja, und dann, ja, der eigentliche Kampf war, ja, im Prinzip auch super gelungen. Auch am Anfang bin ich auch drauf reingefallen, weil ich so dachte, okay, dann einfach die Ohren ab und die Symbiose wird aufgelöst. Und dann kam ja der Twist mit, ja, wenn die Ohren ab sind, dann bleiben wir für immer so. Dann könnt ihr den gar nicht mehr retten. Oh, ja, das ist schlecht. Was machen wir denn nun? Und ja, auch dann eben dieser, ja, dieser typische Besessenheitsmoment, wo dann das Original-Ich rauskommt und einfach nur sagt, hier, mach meinem Leben ein Ende und dann ist hier alles erledigt, ehe ihr euch hier weiter quält oder ich euch verletze oder so. Also das war wirklich sehr stark. Und dann, ja, auch Musashis Einfallsreichtum, wie das Ganze dann doch friedlich und komödiantisch aufgelöst wurde. Also das war wirklich sehr schön. Das hat mir alles rundum gefallen und ja, letztendlich wurde es dann alles ohne großes Blutvergießen halt aufgelöst und ja, ich sag mal, der Hase hat freiwillig aufgegeben. Genau, und dann kommen wir auch quasi zur Rettung von Sayaka, die ja vorher entführt wurde und jetzt bei Kaguya ist. Kaguya, die das Ganze jetzt immer mehr persönlich nimmt. Sie hasst ja schon den Drachengott, aber jetzt will sie Sayaka als die Freundin des Drachengottes speziell aussaugen aus Rache und auch um ihn, um seinen Willen zu brechen quasi, um ihn in die Verzweiflung zu stürzen. Und Sayaka ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon, ihre Essenz beraubt und zu einer alten Frau zu werden. Erstmal will sie natürlich ihr Leben ganz normal leben und ihre Jugend noch genießen. Aber dann am Ende auch vorher noch wo sie dann umschaltet von oh nein, oh nein und weg von mir und so, nein, zu naja gut, dann mach doch. Aber Jaiba wirst du so nicht besiegen. Also du kannst mich aussaugen, aber Jaibas Willen kannst du ja nicht brechen, wo dann zumindest so ein bisschen wieder so ihr Vertrauen in Jaiba und ihre ja die gestärkte Beziehung, Verbindung der beiden, wo das hier nochmal so dargestellt wird, dass wie Sayaka halt an Jaiba glaubt und an seinen Kampfeswillen, auch wenn ihr was passiert, ist natürlich schön, dass dann am Ende sie nicht nur so komplett am Jammern ist, sondern auch dann ein bisschen widerspenstig sein kann, auch wenn Kaguya da ihr sehr nahe kommt und schon am Zutscheln ist. Diese Sprechblase mit Zutsch und so, das ist und dann aber quasi ja das Bum-Bum-Panel kommt, wo dann was passiert in Detektiv Conan, wenn dann alles quasi so ins Negative verkehrt ist, also dann die Weiß ist schwarz und schwarz wird weiß. Das ist ja in Detektiv Conan so der APTX Moment, wenn das Gift wirkt, aber hier ist es der Moment, wo Kaguya diese Essenz spürt, was dann auch bei ihr ordentlich was auslöst und wir zum ersten Mal die wahre Gestalt von Kaguya sehen, und wir dann auch schnell das Geheimnis von Kaguya erfahren, aber erstmal vielleicht, bevor wir dazu kommen, fand ihr Sayakas Verhalten und die ersten Momente, wo man Kaguyas wahre Gestalt gesehen hat. Für mich hatte Sayaka in dem Moment, in dem sie sagt, aber Jaibas Kampfgeist wirst du damit nicht brechen, im Gegenteil, seine Wut wird dir nur stärker machen, ihren bisher stärksten Charaktermoment. Ich erinnere mich nämlich noch daran, wie wir so in vergangenen Casts es so bemängelt hatten, dass Sayaka oftmals einfach nur diesen Part gespielt hatte. Ja, hilflose ja, Deutagonistin muss gerettet werden, darf ein-, zweimal nach Jaiba rufen und das war's. Und da halt dann schon einige Momente ja, einfach vergeben wurden, weil sie halt eben einfach nur so diese zerbrechliche Puppe gespielt hat. Und hier ist es halt jetzt erst so, dass sie ja auch sagt, ach nee, ich will nicht und ich habe noch so viel vor und ich will heiraten und Kinder haben und so weiter und so fort. Und dann meint sie aber, naja gut, hier, dann mach doch, weil ganz ehrlich, auf Jaibas Entschlossenheit wird das gar keine Auswirkung haben. Und dass sie so schnell ihre Meinung ändert und dass sie von jetzt auf gleich sagt, was aus mir wird, ist eigentlich so ziemlich egal. Hauptsache Jaiba führt den Kampf gegen dich fort. Das fand ich war schon ein sehr starker Moment. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt gerade vorbildlich zu sagen, naja gut, was aus mir wird, ist egal, braucht ja niemanden zu kümmern. Aber dass sie halt eben wirklich so diese Überzeugung hat, diese tiefste Überzeugung, egal was mit mir ist, Jaiba wird auf jeden Fall genauso stark weitermachen wie bisher, eher sogar noch stärker als bisher, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert. Das fand ich war wirklich ein sehr, sehr guter Moment. Und ja, am Ende hat das Ganze dann ja auch Faktoren noch dazu geführt, dass Kaguya dann mal im wahrsten Sinne des Wortes aus der Haut gefahren ist und so ihre ursprüngliche Gestalt als verfranster, schwarzer Drache mit so weiß leuchtenden Augen, so ein bisschen wie dieses Pferd aus der Nachtmahr, wer das Bild kennt, das ist meiner Meinung nach auch sehr gut getroffen. Da würde ich kurz gleich einhaken mit Sayakas Charaktermoment, weil in Bezug auf ihr stärkster Charaktermoment, da würde ich vielleicht ein bisschen entgegenstellen in Band 12 im Labyrinth, wo sie da am Schwert festhängt bei der letzten Prüfung, oder bei der vorletzten Prüfung. Ah, dieser Heiji Kazuha-Moment. Ja, und sie dann entscheidet, Jaiba, ich kann jetzt, du kannst mich nicht retten, ich lasse jetzt los, damit du die Welt retten kannst und so. Und auch davor hatte sie ja schon diesen Moment, wo Jaiba sagt, wir müssen umkehren. Ich will nicht, dass du auch noch stirbst, wo sie dann sagt, das ist doch jetzt Quatsch und das bist nicht du, Jaiba. Und dieser Jaiba kann mir gestohlen bleiben, so. Wäre für mich vielleicht noch ein stärkerer Moment. Oder findest du den Moment hier in Band 14 noch stärker als in Band 12? Jetzt, da du ihn wieder ansprichst, die Szene aus Band 12, Ich würde es tatsächlich auf dieselbe Ebene stellen. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe nicht mal dran gedacht. Ja, aber ich würde wohl wirklich beide Szenen auf eine Stufe stellen. Ja, es ist beides immer so, dieses Sayaka ist erst so ein bisschen, oh nein und ach hier und Dings, und dann kommt sie aber dann zu einer gewissen Entschlossenheit eben durch ihren Glauben an Jaiba und ihr Vertrauen in Jaiba, und was natürlich am Anfang undenkbar gewesen wäre. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, würde ich sagen. Olli, wie siehst du die ganze Sache mit Sayakas Konfrontation mit Kaguya und Kaguyas wahrer Gestalt? Ja, also ich fand ja schon mal interessant, wie gesagt, dass sie dann erstmal, also Kaguya ja dann erstmal wieder auf neue Essenzsuche sozusagen geht und dann wird ihr Sayaka ja gebracht und dann geht's ja im Prinzip los, wo sie ja noch dieses Weinerliche hat und oh, ich will nicht sterben, Jaiba, rette mich, Hilfe, Hilfe, was ja so ja eher die Verzweiflung ist und dann hat sie ja so diesen irgendwann, als sie da dann in die Ecke gedrängt, da oben steht und ja im Prinzip nur die Wahl hat, runterzuspringen und zu sterben oder sich von Kaguya fressen zu lassen. Da fasst sie ja dann so ein bisschen Mut und wirft ihr das dann eben auch entgegen, diese Trotzhaltung. Und ja, aber ich muss sagen, in dem Moment, ich habe auch nicht an den Labyrinth-Moment gedacht in dieser Szene. Aber vergleichsweise würde ich sagen, der ist für mich doch noch höher angesiedelt, weil da dann eben die Tragik nochmal eine andere ist. Da hängt sie sozusagen an Jaiba dran und er versucht sie mit aller Macht zu retten und ja, hat es quasi in der Hand und sie gibt dann halt in der Szene dann sozusagen auf und sagt, hier komm, ich opfer mich jetzt und lass einfach los, so. Also das hat nochmal ein tragischeres, ja, gefühlvolleres, weinerlicheres, traurigeres, irgendwie sowas Gefühl in mir erweckt, als jetzt so diese Szene, wie sie da oben steht und sagt, ja, mach mit mir, was du willst, aber Jaiba wirst du dadurch nicht brechen und er wird dich trotzdem fertig machen. Und ja, er eilt ihr ja dann so zur Hilfe und ja, dann treffen sie ja sozusagen aufeinander und dann, ja, was dann sozusagen mit Kaguya passiert, als sie dann doch Sayakas Essenz sozusagen nehmen kann, zumindest ein Stück, da wusste ich im ersten Moment nicht, was überhaupt passiert und dachte, hä, was passiert, warum lässt sie denn jetzt los? Und ihre Reaktion wirkte auf mich eher so, da wusste ich es ja noch nicht, die erste Reaktion, die ich hatte, dachte so, war irgendwie, Sayaka ist so eine Art, ja, Göttin oder so. Die Essenz von ihr, wenn Kaguya das aufnehmen würde, dann würde sie dadurch vernichtet werden. Und irgendwie ist dann letztendlich das Gegenteil passiert. Und ich muss sagen, die ersten Szenen dieser Erwachung oder Erweckung, die habe ich überhaupt nicht so ganz verstanden, weil sie dann so richtig aggro wird, da rumschreit, ihre komische, ja, Transformation beginnt und erst als dann, ja, dieser komische Hasendrache da, ich weiß bis heute nicht, was es ist, ich dachte so erst, es sieht aus wie so ein Schlangennachtdrache aus Yu-Gi-Oh! Mit Hasenohren, aber irgendwie auch nicht so ganz, also was genau ihre wahre Gestalt ist, kann ich nicht identifizieren, aber auf jeden Fall habe ich nur gedacht, oh mein Gott, sie war ja auch vorher schon so mächtig. Und wenn das jetzt ihre wahre Gestalt ist, die noch mächtiger wird, wie mächtig soll diese Frau noch werden? Genau, und ein paar Antworten kriegen wir da ja schon im nächsten Kapitel, Kaguyas Geheimnis, wo die Sachen so ein bisschen aufgeklärt werden. Der Flashback von damals mit dem Drachengott wird weiter ausgeführt, wo wir das Geheimnis von Kaguyas aktueller Gestalt dann quasi erfahren mit der Drachenjungfrau und den abgeschnittenen Ohren. Und da muss ich sagen, das hat mir echt ganz gut, sehr gut gefallen in diesem Band und auch so ein bisschen dann vorher schon. Dieses Geheimnis von Kaguya, was man sich vorher vielleicht schon ein bisschen hätte erschließen können, weil wir eben, wir hatten es ja auch schon angesprochen, Kaguya ist halt kein Hase, sondern eine Frau in so einem Bunny-Girl-Outfit. Und das könnte man natürlich als Witz sehen, aber spätestens wenn wir dann in dem Kampf mit dem Hai und dem Kraken, da schneidet Jaiba schon die Ohren ab und die beiden sind so, okay, wir fallen uns zurück. Ah, oh nein, ohne unsere Ohren können wir uns ja gar nicht die Symbiose lösen. Sind wir jetzt für immer so? Oh ja, scheinbar, buhu. Und so, dann ja auch im Kampf mit Jubei wird das ja auch nochmal erwähnt, dass man sich ja nicht zurückverwandeln kann. Und wir hatten vorher am Anfang durch Tsukikage die Erwähnung von Kaguyas wahrer Gestalt. Und da hätte man vielleicht schon so ein bisschen sich erschließen können, ihre wahre Gestalt, und sie hat ja keine richtigen Hasenohren, sondern so ein Haarreif. Das ist ja so ein quasi cosplay-mäßiger Haarreif mit Hasenohren. Und warum sieht sie so aus? Und ja, und dann spätestens mit Jubei könnte man sich vielleicht auch so ein bisschen erschließen, vielleicht ist das bei Kaguya ja nicht ganz unähnlich. Also, das ist natürlich kein Detektiv-Conan-mäßiges Mystery, aber in so einem Rahmen von so einer Action-Comedy-Serie war das schon so ein Ding, das ganz gut aufgebaut wurde vorher. Dass man dann so am Ende sagen kann, ach so, und das hatten wir ja schon da und da gesehen mit den Ohren. Und ja, natürlich ihr Design, dass das so ist, das macht natürlich jetzt voll Sinn. Und so in dem Sinne finde ich das gut, wie das aufgelöst wurde. Und natürlich auch finde ich gut, dass Sayaka eine wichtige Rolle bekommt quasi in der Story durch ihre Verwandtschaft mit der legendären Otohime aus dem Urashima Taro Märchen quasi, wo es ja auch um einen Drachengott geht quasi, also es ist auch Drachenfolklore, und dass das jetzt so damit mit rein verbunden wird, und Kaguya sagt ja auch, ach, der Nachfahre Folge des Drachengottes, und die Freundin ist zufällig die Nachfahrin des der Drachenjungfrau, das muss Karma sein oder so, oder vielleicht, ich würde vielleicht eher Schicksal dazu sagen. Das finde ich natürlich prinzipiell erstmal gut, dass Sayaka dann so ein bisschen eine wichtigere Rolle hat, auch wenn man natürlich befürchten könnte, ja, dass sie dann jetzt quasi beschützt werden, nur noch beschützt werden muss, weil wenn Kaguya sie aussaugt, dann ist alles vorbei. Aber so an sich finde ich es gut, dieses Mysterium um Kaguya, was jetzt enthüllt wird, wurde schön aufgebaut, fand ich, und auch, dass Sayaka jetzt quasi mythologisch wichtiger wird, finde ich prinzipiell auch erstmal gut. Wie geht's euch damit? Ja, Kaguyas Geheimnis, Lüftung, Offenbarung ist genrebedingt natürlich eher niedrigschwellig angesetzt, aber schon so, wie du es halt angesprochen hattest. Wer die Serie von Anfang an liest, verfolgt, der kann sich denken, okay, hier kommt jetzt was bei Kaguya, das dürfte so ähnlich sein wie das bei den anderen Charakteren, die vorher dasselbe Los schon gezogen haben. Und diese Kontinuität, oder wie soll ich sagen, leichte Kontinuität, die da einfach aufgebaut wird, die ist ganz schön. Was Sayakas mythologische Bedeutung für die Serie angeht, finde ich eine sehr gute Ergänzung zu Jaiba, weil Jaiba hat ja schon als moderner Drachengott, Nachfahre des Drachengottes, seine ganz besondere auserwählte Bedeutung in der Serie. Und Sayaka, die ihm ja weit mehr als nur als Sidekick zur Seite steht, bekommt jetzt dann auch ihre Besonderheit und eben das, was sie aus der Masse herausstechen lässt. An sich, denke ich, war es etwas, womit wir als Leser rechnen konnten, dass auch Sayaka noch so diese herausragende Rolle bekommt, in irgendeiner Form eine herausragende Rolle bekommt. In Band 14 ist es jetzt soweit, und ich finde es nur fair, dass diejenige, die ja offenkundig Gefühle für Jaiba hegt und die auch so mit den größten Einfluss und Eindruck auf Jaiba hat, dann auch diese besondere Rolle zugeteilt bekommt. Ja, die Hintergrundstory sozusagen von Kaguya, die jetzt hier quasi abgeschlossen wird und auch nochmal den Kampf mit dem damaligen Drachengott zeigt und ja sozusagen dann eben letztendlich aufklärt, warum sie eben so aussieht wie eine junge Frau und so, und dass das damals ja sich alles so zugetragen hat, weil sie einfach Besitz von der damaligen jungen Frau ihrer Meinung nach ergriffen hat und die sich ja dann als Drachenjungfrau entpuppt hat, was ja nicht so ganz im Sinne der mächtigen Kaguya war, was ja dann der Drachengott auch entsprechend ihr erklärt und alles und dann ihr die Ohren abschneidet und wir dann sozusagen, ja, so im entsprechend, ja, die abgerundete Story sozusagen da bekommen. Das finde ich sehr gut, dass das hier entsprechend, aufgelöst wird, dass man ein Bild von dem Ganzen hat und ja, auch, dass Sayaka jetzt eine größere und tiefere Rolle bekommt, finde ich sehr gut, weil, ja, bisher war sie halt wirklich eher so, ja, die Begleiterin, die nichts konnte, also sie hatte auch keine Waffenerfahrung und nichts und ja, wir hatten des Öfteren mal Momente, wo wir uns gefragt haben, wofür ist Sayaka denn gut oder was macht sie in diesem Band hier? Ja, hier passt sie auf die Kugel auf und da darf sie mal comedy-mäßig was machen. Aber ansonsten hat sie halt nichts weiter, was sie zur Story im Prinzip groß beitragen könnte. Sozusagen, dass sie eben trotz weiblicher Hauptcharakter eigentlich auch vielleicht entbehrlich sein könnte. Und jetzt hier durch diese Wendung, ja, wird sie sozusagen zu einem unverzichtbaren Charakter, der eben auch noch, ja, wie gesagt, jede Menge Geheimnisse mit sich birgt und wo man sich dann jetzt auch wirklich fragen kann, ihre Herkunft aus der Mythologie, hat sie dann irgendwelche Kräfte, die sie jetzt dann vielleicht auch trainieren und erwecken kann, die sie, mit denen sie dann kämpfen kann und sich dann vielleicht mit Yaiba zusammen Kaguya entgegenstellt. Okay, das wird nicht so schnell gehen. Aber vielleicht, wenn dann Onimaru wieder belebt ist, vielleicht trennen die sich dann wieder und dann wird auch Sayaka trainiert. Also es bietet auf jeden Fall wieder Raum für weitere Spekulationen und ja, man sitzt wieder hier und kann im Prinzip nicht vorhersagen, wie die Geschichte weitergehen wird durch diese charakterliche Entwicklung. Genau, diese Entwicklung, was da noch rausfolgt, das werden wir erst noch sehen müssen. Was wir jetzt aber konkret erstmal vor der Brust haben, ist unser nächster Bösewicht quasi, Gekko, die ehemalige rechte Hand von Kaguya, die sie aus dem Gefängnis holt, gegen Yaiba und den Drachengott ankämpfen zu lassen. Und das Gekko, finde ich, macht gleich einen ganz anderen Eindruck als irgendwie Mangetsu oder Hangetsu oder die beiden Hai und Kraken. Erstmal vom Charakterdesign her, er ist ein schwarzer Hase. Wir haben ja bisher immer diese weißen Hasen gehabt und die grauen Handlanger und die Generäle sind alle die weißen Hasen, die ein bisschen unterschiedlich aussehen. Manche haben Bart, manche sind ein bisschen größer, einer trägt eine Brille. Aber Gekko jetzt wirklich hier komplett in schwarz, in Handschellen gefesselt, weil er ist ein Verbrecher, ein Auge verloren mit einer Narbe drüber, fast wie Kansuke Yamato so ein bisschen, hat hier natürlich den besonderen Badass-Auftritt. Er verprügelt die Leute, die ihn da irgendwie reinbringen, sagt Kaguya direkt ins Gesicht so, boah, hab echt keinen Bock und so. Und hat eben die Rebellion angezettelt. Ist natürlich auch so ein bisschen so ein Storytelling-Standard, so aus so Sachen, auch aus irgendwie Tokusatsu-Serien oder so, das Sentai, dass dann irgendein Handlanger ist dann so, der war eigentlich auch schon bei den Bösewichten dann irgendwie im Gefängnis, weil er zu böse war oder was sich geleistet hat und der wird dann reaktiviert, weil man einen besonders starken braucht. Da macht er hier, finde ich, nochmal einen viel besseren Eindruck und wirkt ja deutlich mehr Badass als irgendwie, ja, Mangetsu, Hangetsu und so. Und dann auch direkt da aus der Luft da in das Haus der Familie Mine so reinkracht und dann so direkt sagt, ja, da muss ich euch nicht mehr suchen, wie praktisch und so. Also ich finde, Gekko macht hier auf jeden Fall einen sehr starken, guten Eindruck, gleich zu Anfang, wo er etabliert wird. Und das macht mir Freude darauf, wie es im nächsten Band dann weitergehen wird, im Duell Yaiba gegen Gekko. Das geht mir ganz genauso. Gekko, gut, der gehört zur Antagonistenseite und ist mir trotzdem sympathisch. Irgendwie hat er ein cooles Charakterdesign, ne? Gerade so das eine Auge, das fehlt, und dann, dass er halt so komplett in Schwarz gehüllt ist und dass er ja offenbar so ein ganz böser Bube sein muss, sonst hätte Kaguya ihn nicht wegsperren lassen. Und er da auch mit ziemlich viel Selbstbewusstsein und einer gesunden Portion Selbstvertrauen in seine Verhandlungen geht, was er alles gerne haben möchte, wenn er sich bereit erklärt, Kaguya zu helfen und zur Seite zu stehen. Ich glaube, er wird, wenn es jetzt an die Kämpfe geht, auch insgesamt ernster zu nehmen sein und ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als die ganze vorherige Hasenfraktion. Und ich freue mich darauf, was er da so an Skills am Ende präsentiert. Ich denke mal, Gosho Aoyama wird ihn jetzt hier nicht großartig in diesem Kapitel mit Character Build-up gemodelt haben und präsentiert haben, nur um ihn dann am Ende slapstick-mäßig fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Beispielsweise dadurch, dass halt Yaiba so zwei, drei Schläge nur gegen ihn ausführen muss und dann ist Gecko bereits Geschichte. Ich denke schon, dass da jetzt ein etwas größerer Kampf bevorsteht. Ja, das würde ich auch so sehen. Also Gecko als ja neuer Hase sozusagen. Erstmal mit natürlich untypischem Namen. Gecko ist eigentlich eine Echse, aber ja, jetzt ist es hier der schwarze Hase mit dem Narbe mit der Augennarbe, ein Auge nur. Das ja lässt ihn gleich ja irgendwie so ein bisschen ja respektvoll erscheinen. Also der hat auf jeden Fall irgendwas drauf und der ist sich ja auch total sicher, als Kaguya ihn da einspannen will und er da halt direkt sagt, mache ich nicht, ohne selber was davon zu haben. Und trotzdem vertraut Kaguya ihm ja in dem Sinne, weil sie ihn ja trotzdem rekrutieren will sozusagen. Er muss es ja im Prinzip nicht machen, also sie hätte ja auch sagen können, nee, dann machen wir es halt nicht, aber dann sagt sie halt doch, okay, ja, wenn du mir hilfst und gewinnst so, kriegst du das Doppelte von dem, was du haben willst, nämlich das ganze Land und ja, er ist dann sozusagen auch angespornt und ja, seine komplett böse Aura hier, da kommt auf jeden Fall zum Vorschein, dann die Momente, die immer mal wieder durchblitzen mit seinem, ja, Auge mit der Narbe da, die dann im Prinzip sagt, okay, der mir die Wunde zugefügt hat, der ist auch hier und ja, die treibt ihn vielleicht so ein bisschen an und sagt, dafür räche ich mich oder bring dich sogar um. Wir wissen es noch nicht, also auf jeden Fall stimme ich dazu und sage auch, der Gecko, der wird jetzt nicht hier so, gerade auch mit dem besonderen Charakterdesign. Der wird nicht eingeführt, um im nächsten Band dann zu sterben. Also kann ich mir zum, wäre ich sehr überrascht, wenn das passieren würde. Er ist auf jeden Fall sehr viel mächtiger als die anderen Hasen. Der wird da was drauf haben. Vielleicht auch sogar ohne, dass er seine Symbiosefähigkeit einsetzen muss. Und ja, wer weiß, wie er die Gruppe unserer Helden in die Ecke treiben wird. Und ich denke mal, er wird auf jeden Fall dem Band erhalten bleiben und auch mit ihm weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist er derjenige, der sich am Ende mit Onimaru zusammentut und wenn sie Japan erobert haben, dann bringt er Onimaru um, um alleiniger Japanherrscher zu sein. Man weiß es nicht. Also auch da jede Menge Spekulationen für diesen neuen Bösewicht. Ja, genau. Du hattest ja schon angesprochen, Gecko, tatsächlich mit Doppel-K geschrieben. Wie man hier auch in den Anmerkungen heißt Gecko Mondschein. Und das, die Hasen haben ja alle, also, das sieht man ja auch immer, Mangetsu, Hangetsu, das ist ja alles Getsu, Tsuki, das ist ja Mond im Japanischen. Und Mondschein, ein anderes Wort dafür ist auch Tsukikage, also die aktuelle rechte Hand von Kaguya und ihre ehemalige rechte Hand heißen beide eine Variation davon, wie man japanischen Mondschein sagen kann. Und sie sind ja auch so ein bisschen Yin und Yang quasi, schwarzer Hase, weißer Hase, buchstäblich schwarz und weiß. Und Tsukikage, ja der deutlich, der treue Handlanger von Kaguya, ihr sehr ergeben, schützt sie ja auch, also wirft sich ja auch in dem vorigen Kampf vor den Angriff da. Und Gecko, eben die ehemalige rechte Hand, hat versucht, einen Aufstand gegen sie anzuzetteln. Ist der Böse im Gefängnis? Also, ich frage mich, vielleicht gibt es da auch noch so ein bisschen mehr Dynamik bei diesem ja, rechte Hand. Duo quasi, sind ja quasi so ein bisschen die gegensätzlichen Charaktere, selbe Seite, also ein bisschen so. Ja, Yin und Yang, ja, buchstäblich, also vielleicht wird damit noch ein bisschen mehr auch angestellt in Zukunft. Naja, selbst wenn nicht, ist Gecko auf jeden Fall, sticht heraus unter den bisherigen Handlanger von Kaguya und steht auf jeden Fall auf einer Stufe mit dem bisher ja auch unbesiegten und sehr starken Tsukikage. Und dann haben wir hier am Ende des Bandes, nach der Konfrontation von Gecko mit Yaiba und Sayaka, Yaiba Band 14, Ende. Und dann haben wir noch kurz die Werbung. Nichijou wird hier beworben. Und das ist jetzt eine Werbung, wo dann nur jede zweite Seite mit tatsächlicher Werbung bedruckt ist. Und der restlichen sehen wir die Social Media Kanäle von Egmont Manga. Dann noch Witch Watch, Detective Conan Fan Edition. Oh, ich habe gehört, die soll ganz, ganz toll sein. Himitsu Sentai Gorenga, Inialo und Deviela und dann das Impressum. Yaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen für Claudia Peter. Erste Auflage 2024 durch Egmont Manga. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Egmont Manga Shop, Storyhouse und dann Stoppu. Und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durch Yaiba Band 14 durchgegangen. Ja, abschließend, mein Fazit wäre, es ist ein Band auf jeden Fall mit vielen starken Momenten, aber ich muss sagen, so dieser Hauptteil, diese U-Boot-Mission da, die ja so in der Mitte des Bandes so einen großen Teil des Inhalts ausmacht, fand ich vom Pacing her ein bisschen zu lang. Also das habe ich schon so ein bisschen beim Lesen manchmal so gemerkt, ah, das könnte jetzt aber auch mal ein bisschen zügiger jetzt weitergehen, aber dann gegen Ende des Bandes in der zweiten Konfrontation dann auch mit dem Kaguyas Geheimnis, habe ich ja schon ausgeführt, dass ich das sehr schön fand, wie das alles so aufgelöst wurde und dass man sich so denken konnte, aha, das und das und das, jetzt macht das alles Sinn und so weiter. Und dann die am Ende auch Gecko, die hat mich fand ich sehr toll, wie das dann am Ende alles aufgebaut wurde und etabliert wurde. Und deswegen würde ich sagen, hat mir insgesamt Spaß gemacht, den Band zu lesen. Viele schöne Momente, einige sehr starke Momente, auch wenn es für mich ein bisschen so im Mittelteil ein bisschen Hänger hatte. Band 14 war für mich beim Lesen dauerhaft auf einem stabilen, auf einem guten Level, immer mal so mit kleineren Ausschlägen nach oben und nach unten. Ich denke mal, bei mir hat das halt auch hauptsächlich viel ausgemacht, dass das jetzt der erste Yaiba-Band ist, den ich mal am Stück durchgelesen habe und jetzt dann nicht immer knapp 24 Stunden zwischen jedem einzelnen Kapitel gelegen haben. Und für mich ist auf jeden Fall das Ende somit der beste Part von dem Band, weil ich auch wirklich den Charakter Gecko sehr mag und mich darauf freue, was er noch insgesamt zu bieten hat und bringen wird. Insgesamt im bisherigen Yaiba-Spektrum, was wir haben, Band 1 bis 14, sehe ich ihn bei den besseren Bänden mindestens im oberen Mittelfeld. Allerdings so an die Bände 10, 11, 12, ich glaube, das habe ich in den letzten Casts immer schon gesagt, die waren ja unglaublich stark oder sind unglaublich stark und ich finde, da kommt Band 14 noch nicht ganz ran. Ja, mir hat Band 14 beim Lesen sehr gefallen. Ich fand es durchgehend spannend. Es war immer wieder, ja, was dabei, wo es sozusagen den Moment, boah, jetzt erfahre ich das oder, ah, den gibt's auch noch, den habe ich schon vermisst oder, ja, jetzt so, oh, jetzt hier, hat Yaiba aber ordentlich zugelegt an Technik und ballert da eine Drachenfähigkeit nach der anderen raus, hat das also gut gemeistert. Und ja, das war halt alles in allem, war es, wie gesagt, ein sehr interessanter, spannender Band, mit vielen Hintergrundinformationen, die halt auch, ja, sozusagen die Lücken der Vergangenheit schließen und ja, auf jeden Fall mit dem neuen Gegenspieler Gecko, der ja auf jeden Fall auch, wie gesagt, jede Menge Überlegungsmöglichkeiten gibt. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, falls er mit Jaiba und Co. Nicht fertig wird, die das irgendwie schaffen, ihn aufzuhalten, vielleicht, weil er ja auch gegen Kaguya ist, vielleicht stellt er sich sogar auf Jaibas Seite und sagt dann, ja, dann mache ich sie halt so platt und dann gehört mir der Mond so oder so. Also, man weiß es nicht. Deswegen auf jeden Fall sehr spannend dieser Band mit den neuen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Kaguyas Ware gestellt, die noch mächtiger ist, als sie ja jetzt schon ist. Also Hut ab, wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was Jaiba noch lernen muss, um dagegen dann vielleicht anzukommen. Also ja, jede Menge Spannung hier, jede Menge Wendungen und neue Sachen. Dann, wie gesagt, auch der Professor Eisenstein, der aufgetaucht ist oder wieder da ist. So ein bisschen, ja, vielleicht nicht negativ, aber was man so ein bisschen mehr ergänzen hätte können. Wie gesagt, wäre halt für mich die Erklärung, wo war der die ganze Zeit, beziehungsweise wie hat er ja den Angriff oder die Explosion von Schloss Onimaru überlebt? Also, weil er war ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit da drin. Also, das hätte mir noch irgendwie, das hätte ich vielleicht gern noch gesehen, wie er da irgendwie einen Felsen runtergeklettert ist oder mit einer seiner Erfindungen sich retten konnte. Weil so steht er so ein bisschen, ja, offen im Raum. Ansonsten, ja, der Kampf, Lasse hat es schon gesagt, so mit dem Kraken und dem Hai, der hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen, aber ja, hätte kürzer sein können, aber ja, war jetzt dann auch nicht so, dass ich gedacht habe, boah, ist das immer noch nicht vorbei, voll langweilig hier. Also, das war dann auch okay. Was ich ein bisschen überflüssig fand, waren diese paar Panels, wo diese Reporter da wieder aufgetaucht sind, die dann berichtet haben, wie Sayaka entführt wurde und ob Jaiba sie noch rechtzeitig retten kann. Ja, weiß ich nicht. Also die hätte man meiner Meinung nach nicht unbedingt wieder einführen müssen. Das fand ich eher so ein bisschen, ja, überflüssig, da zu sagen, oh, jetzt die sind da und die berichten. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ist jetzt auch nicht so der negative Punkt, dass ich deswegen sage, boah, nee, der Band ist dadurch absolut schlecht. Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ganz rundum abschließend, wie gesagt, finde ich Band sehr gelungen. Er deckt viel auf, er bietet viel Raum für weitere Spekulationen. Ich bin sehr gespannt, was uns in der Zukunft noch erwarten wird. Ganz genau, da sind wir bestimmt alle sehr gespannt drauf. Wir haben ja insgesamt doch ein sehr positives Fazit gezogen. Und was uns in der Zukunft erwartet, erfahren wir erst in gut 3 Monaten. Denn Jaiba Band 15 erscheint erst am 8. Oktober 2024 zusammen mit Band 16 in einem Bundle. Da hatten wir, wenn ihr den News bei uns verfolgt und auch die News-Podcasts, dann habt ihr ja sicherlich schon gehört, dass wegen den nicht so guten Verkaufszahlen von Jaiba, Egmont Manga die Serie in Zukunft in Bundles veröffentlicht wird. Das heißt, die Abstände sind da ein bisschen größer, dafür 2 Bände auf einmal. Also insgesamt dann ist der Zeitraum der gleiche, nur man kriegt sie halt beide aufeinander für den gleichen Preis. Also es ist nicht teurer oder billiger, so ein Bundle. Wir werden hier im Concast die Bände trotzdem weiterhin einzeln besprechen, wenn sie denn rauskommen. Also es wird einen Concast, sollte drauf schon mal. Für heute war es das aber erstmal mit diesem Concast-Themen-Podcast. Im Internet könnt ihr uns finden, connews.org, da findet ihr alle News rund um Jaiba, Detektiv Conan, Magic Kaito und Gosho Aoyama ein. Auf conwiki.org könnt ihr vieles nachlesen und auch selber Wissen beitragen, es ist ein Mitmach-Wiki. Diskutieren könnt ihr auch im Con-Forum, conforum.org oder auf unserem Discord-Server, connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon, Blue Sky, da findet ihr uns jeweils unter dem Handle ConNews @ConNews. Da könnt ihr unsere diversen Kanäle gerne mal abchecken, um euch auf dem Laufenden zu halten. Unterstützen könnt ihr uns über Käufe auf unsere Amazon Affiliate Links, über unseren Patreon Account oder indem ihr unseren Discord Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten ConnenCast zu Yaiba Band 15. Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, Yaiba gefällt euch der Band genau wie uns. Er hat uns ja sehr begeistert. Von daher, ja, hoffe ich, dass wir uns dann auch im nächsten Podcast wieder hören. Bis dann!